Es ist schon wieder eine Weile her und vieles ist seither geschehen und anders geworden. Ich kann mich nur noch an weniges Einzelne aus jener Nacht erinnern, an einzelne Worte zwischen uns, an einzelne Gebärden und Taten tiefer Liebeszärtlichkeit, an sternhelle Augenblicke des Erwachens aus schwerem Schlaf der Liebesermattung. Aber jene Nacht war es, in der zum ersten Mal wieder seit der Zeit meines Niedergangs mein eigenes Leben mich mit den unerbittlich strahlenden Augen anblickte, wo ich den Zufall wieder als Schicksal, das Trümmerfeld meines Daseins wieder als göttliches Fragment erkannte. Meine Seele atmete wieder, mein Auge sah wieder. Und für Augenblicke ahnte ich glühend, dass ich nur die zerstreute Bilderwelt zusammenzuraffen, dass ich nur mein Harry Hallersches Steppenwolfleben als Ganzes zum Bilde zu erheben brauche, um selber in die Welt der Bilder einzugehen und unsterblich zu sein. War denn nicht dies das Ziel, nach welchem jedes Menschenleben einen Anlauf und Versuch bedeutete? Am Morgen musste ich Maria, nachdem sie mein Frühstück geteilt hatte, aus dem Hause schmuggeln, und es gelang. Noch am selben Tage mietete ich für sie und mich in einem nahen Stadtteil ein Zimmerchen, das nur für unsere Zusammenkünfte bestimmt war. Meine Tanzlehrerin Hermine erschien pflichtgetreu und ich musste den Boston lernen. Sie war streng und unerbittlich und erließ mir keine Stunde, denn es war beschlossen, dass ich mit ihr den nächsten Maskenball besuchen werde. Sie hatte mich um Geld für ihr Kostüm gebeten, über das sie aber jede Auskunft verweigerte. Sie zu besuchen oder auch nur zu wissen, wo sie wohne, war mir noch immer verboten. Diese Zeit vor dem Maskenball, etwa 3 Wochen, war außerordentlich schön. Maria schien mir die erste wirkliche Geliebte zu sein, die ich je gehabt hatte. Immer hatte ich von den Frauen, die ich geliebt hatte, Geist und Bildung verlangt, ohne je ganz zu merken, dass auch die geistvollste und verhältnismäßig gebildetste Frau niemals dem Logos in mir Antwort gab, sondern stets ihm entgegenstand. Ich brachte meine Probleme und Gedanken zu den Frauen mit, und völlig unmöglich hätte es mir geschienen, ein Mädchen länger als eine Stunde zu lieben, das kaum ein Buch gelesen hatte, kaum wusste, was Lesen ist, und einen Tschaikowski von einem Beethoven nicht hätte unterscheiden können. Maria hatte keine Bildung. Sie hatte diese Umwege und Ersatzwelten nicht nötig. Ihre Probleme wuchsen alle unmittelbar aus den Sinnen. Mit den ihr gegebenen Sinnen, mit ihrer besonderen Figur, ihren Farben, ihrem Haar, ihrer Stimme, ihrer Haut, ihrem Temperament, so viel Sinnen und Liebesglück als irgend möglich zu erringen, für jede Fähigkeit, für jede Biegung ihrer Linien, jede zarteste Modellierung ihres Körpers, beim Liebenden Antwort, Verständnis und lebendiges, beglückendes Gegenspiel zu finden und hervorzuzaubern, dies war ihre Kunst und Aufgabe. Schon bei jenem ersten schüchternen Tanz mit ihr hatte ich das empfunden, hatte diesen Duft einer genialen, entzückend hochkultivierten Sinnlichkeit gewittert und war von ihr bezaubert gewesen. Gewiss auch war es kein Zufall, dass Hermine, die Allwissende, mir diese Maria zugeführt hatte. Ihr Duft und ihre ganze Signatur war sommerlich, war rosenhaft. Ich hatte nicht das Glück, Marias einziger oder bevorzugter Geliebter zu sein. Ich war einer von mehreren. Oft hatte sie keine Zeit für mich, manchmal eine Stunde am Nachmittag, wenige Male eine Nacht. Sie wollte kein Geld von mir nehmen. Dahinter steckte wohl Hermine. Aber Geschenke nahm sie gerne. Wenn ich ihr etwa ein neues kleines Portemonnaie aus rotlackiertem Leder schenkte, durften auch 2, 3 Goldstücke darin stecken. Übrigens mit dem roten Geldbeutelchen wurde ich von ihr sehr ausgelacht. Es war entzückend, aber es war ein Ladenhüter, verschollene Mode. In diesen Dingen, von welchen ich bisher weniger gewusst und verstanden hatte als von irgendeiner Eskimo-Sprache, lernte ich von Maria viel. Ich lernte vor allem, dass diese kleinen Spielzeuge, Mod- und Luxussachen nicht bloß Tant und Kitsch sind und eine Erfindung geldgieriger Fabrikanten und Händler, sondern berechtigt, schön, mannigfaltig, eine kleine oder vielmehr große Welt von Dingen, welche alle den einzigen Zweck haben, der Liebe zu dienen, die Sinne zu verfeinern, die tote Umwelt zu beleben und zauberhaft mit neuen Liebesorganen zu begaben, vom Puder und Parfum bis zum Tanzschuh, vom Fingerring bis zur Zigarettendose, von der Gürtelschnalle bis zur Handtasche. Diese Tasche war keine Tasche, der Geldbeutel kein Geldbeutel, Blumen keine Blumen, der Fächer kein Fächer, alles war plastisches Material der Liebe, der Magie, der Reizung, war Bote, Schleichhändler, Waffe, Schlachtruf. den Maria eigentlich liebe, darüber dachte ich oftmals nach. Am meisten, glaube ich, liebte sie den Jüngling Pablo vom Saxophon, mit den verlorenen schwarzen Augen und den langen, bleichen, edlen und melancholischen Händen. Ich hätte diesen Pablo in der Liebe für etwas schläfrig, verwöhnt und passiv gehalten. Aber Maria versicherte mir, dass er zwar nur langsam in Glut zu bringen, dann aber gespannter, härter, männlicher und fordernder sei als irgendein Boxer oder Herrenreiter. Und so erfuhr und wusste ich Geheimes über diesen und jenen, vom Jazzmusiker, vom Schauspieler, von manchen Frauen, von Mädchen und Männern unseres Milieus, wusste allerlei Geheimnisse, sah unter der Oberfläche Verbindungen und Feindschaften, wurde langsam ich, der ich in dieser Welt ein völlig beziehungsloser Fremdkörper gewesen war, vertraut und einbezogen. Auch über Hermine erfuhr ich viel. Besonders aber kam ich nun häufig mit Herrn Pablo zusammen, den Maria sehr liebte. Zuweilen brauchte sie auch von seinen geheimen Mitteln. Auch mir verschaffte sie je und je diese Genüsse, und immer stand Pablo mir mit besonderem Eifer zu Diensten. Einmal sagte er es mir ohne Umschweife: »Sie sind so viel unglücklich, das ist nicht gut. Man soll nicht so sein. Tut mir leid. Nehmen Sie leichte Opiumpfeife.« Mein Urteil über diesen frohen, klugen, kindlichen und dabei unergründlichen Menschen änderte sich beständig. Wir wurden Freunde. Nicht selten nahm ich etwas von seinen Mitteln an. Etwas belustigt sah er meiner Verliebtheit in Maria zu. Einmal veranstaltete er ein Fest auf seinem Zimmer, der Mansarde eines Vorstadthotels. Es gab dort nur einen Stuhl. Maria und ich mussten auf dem Bett sitzen. Er gab uns zu trinken einen aus drei Fläschchen zusammengegossenen, geheimnisvollen, wunderbaren Likör. Und dann, als ich sehr guter Laune geworden war, schlug er uns leuchtenden Auges vor, eine Liebesorgie zu dreien zu feiern. Ich lehnte brüsk ab, mir war dergleichen nicht möglich. Doch schielte ich immerhin einen Augenblick zu Maria hinüber, wie sie sich dazu verhalte, und obwohl sie meiner Ablehnung sofort zustimmte, sah ich doch das Glimmen in ihren Augen und spürte ihr Bedauern über den Verzicht. Pablo war enttäuscht über meine Ablehnung, aber nicht verletzt. »Schade«, sagte er, »Harry bedenkt zu viel moralisch. Nichts zu machen. Wäre doch so schön gewesen, so sehr schön. Aber ich weiß Ersatz. Wir bekamen jeder einige Züge Opium zu rauchen, und regungslos sitzend, bei offenen Augen, erlebten wir alle drei die von ihm suggerierte Szene, wobei Maria vor Entzücken zitterte. Als ich mich nachher ein wenig unwohl fühlte, legte mich Pablo aufs Bett, gab mir einige Tropfen Medizin, und als ich für einige Minuten die Augen schloss, spürte ich auf jedem Augenlid einen ganz flüchtigen, gehauchten Kuss. Ich nahm ihn hin, als sei ich der Meinung, er komme von Maria. Aber ich wusste wohl, dass er von ihm war. Und eines Abends überraschte er mich noch mehr. Er erschien in meiner Wohnung, erzählte mir, dass er 20 Franken brauche und dass er mich um dies Geld bitte. Er biete mir dafür an, diese Nacht statt seiner über Maria zu verfügen. »Pablo«, sagte ich erschrocken, »Sie wissen nicht, was Sie da sagen. Seine Geliebte an einen anderen für Geld abtreten, das gilt bei uns für das Allerschimpflichste. Ich habe Ihren Vorschlag nicht gehört, Pablo.« Mitleidig sah er mich an. »Sie wollen nicht, Herr Harry?« »Gut, Sie machen immer sich selber Schwierigkeiten. Dann schlafen Sie also heute Nacht nicht bei Maria, wenn Ihnen das lieber ist, und geben Sie mir das Geld so. Sie werden es zurückbekommen, ich brauche es notwendig.« »Wofür denn?« »Für Agostino, wissen Sie, das ist der Kleine von der zweiten Violine. Er ist schon 8 Tage krank und niemand sieht nach ihm. Geld hat er keinen Pfennig, und jetzt ist auch meines ausgegangen.« Aus Neugierde und auch ein wenig zur Selbstbestrafung ging ich mit zu Agostino, dem er Milch und Medizin in seine Dachkammer brachte, eine recht elende Dachkammer, dem er das Bett frisch aufschüttelte, das Zimmer lüftete und eine hübsche kunstgerechte Kompresse um den fiebernden Kopf machte. Alles rasch und zart und sachkundig, wie eine gute Krankenschwester. Am gleichen Abend sah ich ihn bis in die Morgenstunden in der City Bar musizieren. Mit Hermine sprach ich oft lange und sachlich über Maria, über ihre Hände, Schultern, Hüften, über ihre Art zu lachen, zu küssen, zu tanzen. »Hat sie dir das schon gezeigt?«, fragte Hermine einmal und beschrieb mir ein besonderes Spiel der Zunge beim Kuss. »Ich bat sie, es mir doch selbst zu zeigen, doch wies sie mich ernsthaft ab. Das kommt später«, sagte sie, »noch bin ich nicht deine Geliebte.« Ich fragte sie, woher sie denn Marias Kusskünste und manche geheime, nur dem liebenden Mann bekannte Besonderheiten ihres Lebens kenne. »Oh«, rief sie, »wir sind doch Freunde. Glaubst du denn, wir hätten Geheimnisse voreinander? Ich habe oft genug bei ihr geschlafen und mit ihr gespielt. Nun ja, du hast da ein schönes Mädchen erwischt. Die kann mehr als andere. Ich glaube doch, Hermine, dass auch ihr noch Geheimnisse voneinander habt. Oder hast du ihr auch über mich alles gesagt, was du weißt? Nein, das sind andere Sachen, die sie nicht verstehen würde. Maria ist wunderbar, du hast Glück gehabt. Aber zwischen dir und mir gibt es Dinge, von denen sie keine Ahnung hat. Ich habe ihr viel über dich gesagt, natürlich viel mehr, als dir damals lieb gewesen wäre. Ich musste sie doch für dich verführen. Aber verstehen, Freund, so wie ich dich verstehe, wird Maria dich nie und keine andere. Ich habe auch von ihr noch einiges zugelernt. Ich weiß über dich, soweit Maria dich kennt, Bescheid. Ich kenne dich beinahe so gut, wie wenn wir oft miteinander geschlafen hätten. Als ich wieder mit Maria zusammenkam, war es mir wunderlich und geheimnisvoll zu wissen, dass sie Hermine ebenso an ihrem Herzen gehabt hatte wie mich, dass sie deren Glieder, Haar und Haut genauso befühlt, geküsst, gekostet und geprüft habe wie die meinen. Neue, indirekte, komplizierte Beziehungen und Verbindungen tauchten vor mir auf, neue Liebes- und Lebensmöglichkeiten. Und ich dachte an die tausend Seelen des Steppenwolf-Traktates. In jener kurzen Zeit, zwischen meinem Bekanntwerden mit Maria und dem großen Maskenball, war ich geradezu glücklich und hatte dabei doch niemals das Gefühl, dies sei nun eine Erlösung, eine erreichte Seligkeit, sondern spürte sehr deutlich, dass dies alles Vorspiel und Vorbereitung sei, dass alles heftig nach vorwärts dränge, dass das Eigentliche erst komme.